die strahlende Prinzessin. Es war einmal vor langer, langer, langer Zeit ein König, der wegen eines bösen Fluches sehr krank wurde. Es gab nur eine Sache, die ihn retten konnte. Wie geht es ihm? Das ist ein sehr starker Fluch. Und es gibt nur ein Medikament gegen diesen Zauber. Aber es ist sehr, sehr schwer zu finden. Sagen Sie, was es ist, Doktor. Ich werde bis ans Ende der Welt gehen, um es zu finden. Wir brauchen den Lehm aus einem Hasenbau. Der Bau sollte mindestens 10 Jahre alt sein. Und wir brauchen den Lehm innerhalb von 3 Tagen. Ich werde sicher einen Bau finden, aber woher weiß ich, wie alt der ist? Da müssen Sie einfach ein Risiko eingehen. Der Prinz machte sich auf den Weg in den Wald, um einen Hasenbau zu finden. Er ritt lange und schnell, aber kein einziger Hase war zu sehen. Bis doch plötzlich ein Hase über seinen Weg schoss. Der Prinz sprang von seinem Pferd, um den Hasen im Blick zu behalten, und folgte ihm. Als er hinter dem Hasen herrannte, gelangte er in eine Höhle. Eine Höhle, die einem bösen Riesen gehörte. Der Riese sah den Prinzen. Wen haben wir denn hier? Ein Prinz ist es. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Ich brauche den Lehm aus einem Hasenbau. Bitte, lass mich den holen. Das Leben meines Vaters hängt davon ab. Ich werde zurückkommen und du kannst mich bestrafen, wenn du möchtest. Aber jetzt, bitte, lass mich den Hasen jagen. Bin ich ein Idiot, dich gehen zu lassen? Du gehst nirgendwo hin. Lass mich gehen. Lass mich bitte gehen. Der Prinz blieb 2 Tage und 2 Nächte in der Kiste. Er versuchte sein Bestes, um herauszukommen, schaffte es aber nicht. Er hatte ganz furchtbare Angst um seinen lieben Vater. In der 2. Nacht wurde die Kiste plötzlich geöffnet. Der Prinz fand in einem seltsamen Licht und er sah eine junge Frau, die strahlendste Frau, die er je überhaupt sich nur vorstellen konnte. Ich bin der Hase, vor dem du vor kurzem gefolgt bist. Der Riese hat mich so verzaubert, dass ich tagsüber ein Hase bin und nachts wieder zu meiner wahren Gestalt komme. Schnell, der Riese ist draußen. Renn weg, bevor er zurückkommt, und bring deinem Vater diesen Lehm aus einem 10 Jahre alten Hasenbau. Geh jetzt. Vielen Dank, Prinzessin. Sag mir, wie kann ich dir helfen? Entkomme erst einmal von hier. Und dann, wenn dein Vater gesund ist, geh hinaus und erforsche die Welt. Dann wirst du einen Weg finden, mir zu helfen. Geh jetzt. Der Prinz tat, was ihm geheißen wurde. Er ging in den Palast und rettete seinen Vater das Leben und beschloss dann, wie die Prinzessin gesagt hatte, die große Welt zu erkunden. Vater, jetzt, wo es dir gut geht, gibt es ein Versprechen, das ich erfüllen muss. Ich verstehe, mein Sohn. Die Prinzessin hat mir das Leben gerettet. Ich erlaube dir, alles zu tun, um ihr zu helfen. Ich muss in die Welt hinauswandern. Aber ich werde es nicht als Prinz tun. Ich denke, ich werde es als gewöhnlicher junger Mann tun und sehen, welchen Beruf ich lernen kann. Sehr gut. Alles Gute, mein Sohn. Und bitte, komm bald zurück. So verließ der Prinz den Palast als gewöhnlicher junger Mann. Er wanderte weit, als er eines Nachts einen Fischer in einem Gasthaus traf. Hallo, junger Mann. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Neu hier? Ja, ich suche einen Beruf, den ich lernen kann. Dann warum kommst du nicht mit mir? Ich könnte Hilfe von starken Händen wie deinen gebrauchen. Möchtest du Fischer werden? Oh ja, darauf habe ich Lust. Also ging der Prinz mit dem Fischer und lernte das Fischen. Der Prinz arbeitete so hart, dass der Fischer zufrieden war. Als die Zeit kam, dass der Prinz weiter wollte, schenkte ihm der Fischer ein Netz. Dieses Netz wurde mir von einem Zauberer gegeben. Kein Fisch der Welt ist stark genug, um es zu zerreißen. Nimm es mit. Oh, ich danke dir sehr. Und so zog der Prinz weiter. Wenn er Hunger hatte, fischte er. Wenn er Geld brauchte, verkaufte er Fische und wanderte weiter, bis er schließlich ein neues Königreich erreichte. Dessen Palast leuchtete nachts mit 1000 hellen Lichtern. Er fragte einen Passanten danach. Guter Mann, ich bin neu hier. Bitte sagt mir, warum der Palast so hell erleuchtet ist. Gibt es heute Abend einen besonderen Anlass? Oh, der Palast ist jede Nacht so erleuchtet. Der König als stolzer Vater feiert die Schönheit unserer Prinzessin. Und der König fordert alle auf, ihm von einem Mädchen zu erzählen, das seine eigene Tochter überstrahlt. Niemand hat jemals von einem solchen Mädchen gehört, das schöner ist als unsere Prinzessin. Ja, aber warum legt er denn so viel Wert auf Schönheit? Es ist nur der Stolz eines Vaters. Unsere Prinzessin ist mit allen möglichen Sportarten und Künsten bestens vertraut. Insgeheim wünscht sich doch jedoch, dass jemand ein Mädchen findet, das sie überstrahlt, damit ihr Vater diese Feier beendet. Sie findet es überaus peinlich. Vielleicht kann ich der Prinzessin helfen. Also ging der Prinz zum Hof des Königs. Eure Hoheit, ich kenne ein Mädchen, das so strahlt wie die Sonne selbst. Du, ein gewöhnlicher Fischer, kennst ein Mädchen, das so strahlt wie die Sonne? Ja. Sehr gut. Ich gebe dir eine Woche. Lass sie hier zum Hof kommen. Eure Hoheit, ich bin nicht damit einverstanden, dass sie ihre Schönheit beweisen muss. Wenn ich sie herbringe, so versprecht mir zum Wohle ihrer Prinzessin, dass ihr sie als einen geehrten königlichen Gast empfangen werdet. Ich gebe dir mein Wort. Aber wenn du es nicht schaffst, sie herzubringen, werde ich dich bestrafen. So sei es. Also ging der Prinz zurück in den Wald in sein Königreich und fand den Weg zur Riesenhöhle. Aber wie er es auch versuchte, er konnte den Eingang nicht erreichen, denn der war ringsherum überflutet und es war unmöglich durchzukommen. Der Prinz beschloss, ins Wasser zu tauchen, als er einen Ruf hörte. Prinz, warte! Wer bist du? Ich bin die Patin der Prinzessin. Ich weiß, dass du der Prinz bist, von dem sie mir erzählt hatte. Wie hast du mich im Gewand eines Fischers erkannt? Sie sagte zu mir, dass du lächelnde Augen hast. Wo ist sie? Nachdem sie dich entkommen ließ, wurde der Riese so wütend auf sie, dass er sie in dieselbe Kiste einsperrte, in der dich eingesperrt hatte. Und wenn sie ein Hase ist, kann sie nicht aus der Höhle herauskommen, weil alles überflutet wird. Also muss sie in der Kiste bleiben. Das Wasser wird zudem von einem riesigen wilden Fisch bewacht. Ich weiß, wie man aus dem Bau kommt, den sie als Hase angelegt hat. Aber wir können nicht auf die gleiche Weise herauskommen. Keine Sorge. Geh einfach in die Höhle und lege dich in dieselbe Kiste wie sie. Die Kiste ist aus Holz, so dass sie schwimmt. Ich bin ein guter Schwimmer. Ich werde euch herausziehen können. Aber was ist mit dem Fisch? Ich habe ein Netz, das kein noch so starker Fisch zerreißen kann. Darüber macht ihr keine Sorgen. Geh jetzt zur Prinzessin. Also ging die alte Frau durch den Bau in die Höhle und stieg mit der Prinzessin in die Holzkiste. Der Prinz warf das Netz in die Flut und der Fisch wurde darin gefangen. Der Prinz schwamm in die Höhle und zog die Kiste heraus. Schon bald waren sie aus dem Wald. Oh, Prinz, du hast mich gerettet. Danke. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja? Der Prinz erzählte der Prinzessin und ihrer Patin alles über den König und seine Tochter. Ich hätte dich nie gebeten, mich dorthin zu begleiten. Aber ich höre, dass die Prinzessin es satt hat, dass der König mit ihrer Schönheit prahlt und wünscht, dass jemand, der noch schöner ist, in das Königreich kommt, damit ihr Elend ein für allemal endet. Ich verstehe. Und natürlich werde ich dich begleiten. Es ist gut, dass der König die Feierlichkeiten nachts abhält. Ich werde dann ich selbst sein. Wie kann denn der Fluch des Riesen für dich für immer gebrochen werden? Es kann gebrochen werden, wenn ich durch einen goldenen Nebel gehe. Also reisten sie in das Königreich, aber als sie den Palast erreichten, hatte der Prinz eine seltsame Bitte. Er holte eine Holzkiste und bat die Prinzessin, sich hineinzulegen. Dann trug er die Kiste zum Palast. Wo ist das Mädchen, von dem du sagst, sie sei schöner als meine Tochter? Eure Hoheit, sie ist in der Kiste. Ist das ein Witz? Das strahlende Mädchen ist in einer Kiste? Ich finde das nicht lustig, junger Mann. Geben Sie mir nur ein bisschen Zeit, Hoheit. Kann eure Schatzkammer mir etwas Goldstaub abgeben? Ich versichere, Sie können mich bestrafen, wenn Sie wollen, aber bitte geben Sie mir diese paar Minuten. Sehr gut. Holt ihm ein Fass mit Goldstaub. Der Staub muss in Rohre gegeben werden, in die man blasen kann, damit er sich wie ein goldener Nebel erhebt. Eure Hoheit, er verschwendet unsere Zeit. Wenn er das tut, muss er dafür bezahlen. Lasst uns vorerst tun, was ihr sagt. Also wurde der Goldstaub in Rohre gefüllt und hunderte von Wachen wurden aufgestellt, um hineinzublasen, sodass der Staub wie ein dicker goldener Nebel aufstieg. Als der Nebel dicht genug war, öffnete die Patin die Schachtel und die Prinzessin stand auf. Sie lief durch den goldenen Nebel, ihr Fluch war endlich gebrochen und der gesamte Hof war gebannt von ihrer unermesslichen Schönheit. Meine Dame, Sie sind in der Tat die strahlendste Frau der Welt. Siehst du, Vater, jetzt hör bitte auf, jedem gegenüber mit meiner Schönheit anzugeben. Verschone mich mit dieser täglichen Peinlichkeit. Ich bin so viel mehr als einfach nur schön. Es tut mir leid, meine Liebe. Fischer, wie hast du? Der Prinz erzählte dem König alles über sich und die Prinzessin. Und der König veranlasste, dass beide in das Königreich des Prinzen zurückkehrten konnten, wo sie heirateten und bis an das Ende ihres Lebens glücklich lebten. Der Riese störte sie nie wieder, aber sie achteten auch darauf, dass sie sich nicht in die Nähe der Höhle wagen. Und der König lernte, dass Schönheit nicht alles ist.